Nest, der Podcast der Piratenpartei Nordrhein-Westfalen. Ja, es ist immer noch der LP-Trop, ich bin immer noch beim Pirat, wir sind immer noch beim Krähennest. Wir haben jetzt die nächsten Gesprächsgäste hier, ihr könnt es an der Reihenfolge wahrscheinlich erraten. Das sind unsere neuen beiden zweiten Vorsitzenden, Christian und Daniel. Stellt euch nochmal ganz kurz vor für die Leute, die euch jetzt noch nicht kennen sollten. Ja, ich heiße Christian Gebel, ich komme aus Dortmund, bin da seit 2009 aktiv und auch sowas wie Kreisvorsitzender seit 1,5 Jahren jetzt und ja, in Dortmund läuft es eben auch ganz gut, deswegen muss ich da auch keine Sorgen haben, den Kreisverband alleine zu lassen, denn das werde ich sicherlich noch nicht noch zusätzlich stemmen können. Mhm. Ja, ich bin der Daniel Neumann, 28 Jahre alt aus Neuss, auch seit 2009 Pirat, war jetzt im letzten Landesvorstand Beisitzer, jetzt halt zum Stellvertretenden gewählt und man kennt mich eventuell noch aus meinem Engagement zum Urheberrecht in der Partei. Ja, ihr brauchtet ja zwei Wahlgänge. Wie war denn so euer Gefühl nach dem ersten Wahlgang und dann natürlich nach dem zweiten Wahlgang? Ja, es hätte mich natürlich schon gefreut, wenn es im ersten Wahlgang geklappt hätte. Allerdings muss ich auch sagen, dass ich überrascht war, dass ich ganz oben auf der Liste stand. Mhm. Also mit dem bis dahin besten Ergebnis. Damit hatte ich so vom Gefühl her nicht gerechnet, denn ich habe eigentlich nicht den ganz großen Bekanntheitsgrad hier im Landesverband. Deswegen hat mich das schon gewundert. Aber vielleicht habe ich das auch vorher einfach falsch eingeschätzt. Und nach der Wahl dann? Ja, was soll ich sagen? Hat mich natürlich gefreut. Also war schon klasse. Ist schwer zu beschreiben, weil es eben so gar nicht der meiner eigenen Wahrnehmung vorher entsprochen hat. Das fand ich toll. Und bei dir, Daniel? Ja, eigentlich hat mich in der Hinsicht ein bisschen überrascht. Ich hatte eigentlich eher damit gerechnet, dass wir 3 oder 4 Leute haben, die über 50% sind und es dann irgendwelche komischen Wahlkonstellationen nochmal gibt. Mhm. Dass er jetzt erstmal keinen Rolle genommen ist, hat mich so ein bisschen überrascht, aber gut, sei es drum. Ich hatte aber eigentlich echt erwartet, dass eins von dem ja, entweder Niki oder Vako, eine von den beiden Frauen, noch weiter oben landet. Das hat mich dann im zweiten Mal ganz ein bisschen überrascht. Mich freut es natürlich für mich. Habt ihr aber jetzt ein Jahr gern gemacht, machst du jetzt auch gerne weiter, bin gut gelaunt und ja, freue mich auf jeden Fall drauf. Ja, das hört sich doch schon ganz gut an. Du hast ja gerade schon angesprochen, die Arbeit im nächsten Jahr. Was habt ihr euch denn so vorgenommen, im Landesvorstand zu bewegen? Ja, kommt natürlich viel auf uns zu, Bundestagswahl, im nächsten Jahr noch die Kommunalwahl. Das wird ein Stückchen Arbeit. Wir sind jetzt gerade dabei, gerade was die Kommunalwahl angeht, da schon die ersten kleineren Vorbereitungen zu treffen. Und ja, für den Bundestagswahlkampf müssen wir sehr, sehr viel noch organisieren und da läuft jetzt schon ein bisschen was in der Logistik. Die SG-Gestaltung ist ja eifrig dabei und unsere Kandidaten sind schon gut unterwegs und die müssen wir jetzt natürlich besonders gut betreuen und denen zur Seite stehen, das alles vernünftig koordinieren. Ich glaube, das wird uns auch gelingen, auch wenn es viel Arbeit sein wird. Mhm. Alles klar. Und Daniel, was hast du dir vorgenommen? Ja, also die nächsten 1-2 Monate werden natürlich klar darunter fallen, erstmal den Vorstand zu werden, natürlich erstmal wieder handlungsfähig zu bekommen. Das kommt ja leider mit einher, die ganze Einarbeitung in die Verwaltung, in die Tools und sowas. Das dauert leider ein bisschen seine Zeit. Ich hatte es ja bei meiner Kandidatur angekündigt. Ich würde gerne gucken, dass man dieses Jahr in irgendeiner Art und Weise eine halbwegs verbindliche Online-Abstimmungstool-Sache irgendwie in der Partei verankert bekommen. Mhm. Die Form natürlich müssen wir darüber reden und wie das laufen soll. Was dann natürlich im Hinblick auf die Wahl ansteht, ist jetzt auch schon relativ kurzfristig, direkt am Anfang natürlich unser Wahlkampfkoordinatorenteam vernünftig einzubinden, da auf jeden Fall ein klares Absprachesystem zu schaffen, wie wir, wenn wir Sachen für die Leute haben, die einfach nur direkt quasi den rüberschieben können, die Berti halt weiter voll auszustatten und funktionsfähig dann ja zu machen und offiziell den Kickoff zu geben. Aber ich denke, da haben wir mit der Berti eine ganz gute Grundlage, wo wir auch einen guten Ankerpunkt für alles um den Wahlkampf dann haben. Ja, ist schon angesprochen, Bundestagswahl als große Baustelle und ich sag mal die Koordination des Vorstands als große Baustelle. Wie seht ihr denn die Organisationsstruktur jetzt innerhalb des Landesvorstands, was da eventuell geändert werden müsste? Oder halt auch nicht? Ja, zunächst mal ist es ja so, dass der Vorstand ja noch gar nicht insgesamt feststeht. Das heißt, wir müssen erstmal sehen, wer sich da mit seinen Stärken wo einbringen kann. Und da müssen wir uns dann mal zusammensetzen und mal gucken, was da dann letztendlich mal rumkommt. Es gibt sicherlich einige Sachen, die stehen fest. Das ergibt sich einfach aus dem Amt. Aber ich glaube, überall da, wo wir flexibel sein können, da werden wir es dann auch eben tun. Wir müssen zusehen, dass letztendlich alles vernünftig funktioniert. Aber es wäre natürlich schon schön, wenn sich jeder mit seinen Stärken auch einbringen kann. Dann müssen wir eben sehen, wo die im Einzelnen liegen. Ja, wie Christian gesagt hat, also wir müssen erstmal gucken, wer noch gewählt wird, wie der Vorstand insgesamt aussieht und dann halt dringend zusammensetzen und so ein bisschen die Aufgabenverteilung insgesamt machen. Und dann vielleicht halt mal wirklich schauen, was man aus dem Bereich Vorstand, wenn es halt tatsächlich noch zu viel sein sollte, auch mal vielleicht noch ausgliedern kann. Das war jetzt für einen alten Vorstand immer ein bisschen schwieriger, aber wir waren halt nie wirklich nicht dauerhaft mit neuen Leuten besetzt. Eigentlich gehe ich davon aus, dass die Arbeit mit neuen Leuten, die dabei sind und wenn man die Arbeit so halbwegs vernünftig aufteilt, eigentlich auch ganz gut zu machen ist, wäre trotzdem zumindest gerade in Richtung Buchhaltung und Finanzen vielleicht mal zu überlegen, da vielleicht nochmal was auszulehren, eventuell nochmal eine Stelle zu schaffen oder so. Das weiß ich jetzt aber auch noch nicht. Da müssen wir uns erstmal gucken, ob nicht vielleicht einer von den Beisitzern da auch mit reinwirken kann. Aber das wird sich erstmal zeigen, wenn die Wahlen komplett abgelaufen sind. Gut, alles klar. Dann bedanke ich mich erstmal für dieses kurze Gespräch hier. Wenn ihr jetzt noch irgendwas sagen möchtet, dann, ich schaue gerade, sieht nicht so aus. Machen wir das nächste Podcast, wenn ihr euch dann konstituiert habt und mal in die richtige Richtung. Aber ja, da kommt schon die Zustimmung hier. Klar machen zum Ändern. Alles klar, ich danke euch. Danke. Intro- und Outro-Musik von Matthias Westlund. East meets West. Veröffentlicht unter Creative Commons Lizenz. Nicht kommerzielle Nutzung und Remix erlaubt. Krähennest bei Twitter @krähennest mit AE.